Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 11. Der Kriminaldirektor, den eine Droschke rasch aus Soho nach Westminster befördert hatte, verließ sein Fahrzeug unmittelbar vor dem Eingang zu dem Reich, über dem die Sonne niemals untergeht. Nachdem er ein ganz und gar nicht erhabenes Portal durchschritten und in den Bereich des Hauses vorgedrungen war, welches für Millionen von Menschen das Haus par excellence ist, stieß er schließlich auf den geschwätzigen, umstürzlerischen Toodles. Dieser adrette, freundliche junge Mensch verbarg sein Erstaunen darüber, dass der Kriminaldirektor, den man ihm erst für etwa um Mitternacht angekündigt hatte, bereits jetzt erschien. Sein frühes Auftauchen, so schloss Toodles, war ein Zeichen dafür, dass die Sache schief gegangen war. »Nun und Ihr kleiner Fisch? Erwischt«, antwortete der Direktor mit einer Kürze, die aber ganz und gar nicht abweisend gemeint war. »Sehr schön. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie diese großen Männer es verabscheuen, in kleinen Dingen enttäuscht zu werden. Er trat beiseite. Gehen Sie hinein, ohne anzuklopfen.« Der eintretende Direktor erblickte zunächst nur eine bleiche große Hand, die ein großes Haupt stützte und den oberen Teil eines großen, bleichen Gesichtes verdeckte. Der Direktor wurde aufgefordert, sich einen Stuhl heranzuziehen und nahm Platz. Im Halbdunkel ließen die auffälligen Kennzeichen seiner Erscheinung, das längliche Gesicht, die schwarzen Haare und die schlanke Gestalt, ihn noch exotischer wirken als sonst. »Was haben Sie denn so bald entdeckt? Sie sind wohl schon beim ersten Schritt auf eine Überraschung gestoßen.« »Nicht gerade eine Überraschung, Sir Ethelred. Ich bin vielmehr auf einen Gemütszustand gestoßen.« Die bedeutende Persönlichkeit regte sich ein wenig. »Bitte, drücken Sie sich klar aus.« »Jawohl, Sir Ethelred. Sie wissen zweifellos, dass beinahe alle Verbrecher irgendwann einmal den unwiderstehlichen Drang fühlen zu beichten, einem Dritten ein offenes Bekenntnis abzulegen. Und oft tun sie das gegenüber der Polizei. In jenem Wurlock, den Heat im Verborgenen zu halten wünschte, traf ich jemanden, der sich in genau diesem Zustand befand. Ich brauchte ihm nur zwei Fragen zu stellen. Wer hat sie angestiftet und wer war der Täter? Auf die erste Frage antwortete er geradezu mit Verb. Was die zweite Frage betrifft, so scheint es, als sei der Mann mit der Bombe sein eigener Schwager gewesen, ein schwachsinniger junger Bursche. »Was haben Sie also erfahren?«, fragte der große Mann. »Zunächst einmal, dass der ehemalige Sträfling Michaelis mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hat, obwohl der Junge vorübergehend bei ihm zu Besuch war und bis heute früh 8 Uhr da draußen auf dem Lande gewohnt hat. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Michaelis bis zu dieser Stunde überhaupt noch nichts weiß.« »Sind Sie sich dessen ganz sicher?«, fragt der große Mann. »Ganz sicher, Sir Ethelred. Dieser Wurlock ist heute früh zu Michaelis gefahren und hat den Jungen dort abgeholt, angeblich um mit ihm einen Spaziergang über die Felder zu machen. Da er dies nicht zum ersten Mal tat, kann Michaelis keinen Verdacht geschöpft haben. Alles Übrige hat dieser Wurlock mir in seiner Wut haarklein dargelegt, bis auf den letzten Rest. Man hat ihn auf eine höchst sonderbare Weise schier um den Verstand gebracht. Es handelt sich dabei um ein Vorgehen, das weder Sie noch ich ernst genommen hätten, das auf ihn aber offenbar den stärksten Eindruck gemacht hat. Es hörte sich so an, als teile der Direktor bis zu einem gewissen Grade Herrn Wurlocks Urteil. Die bedeutende Persönlichkeit indessen bemerkte: »Das klingt recht fantastisch, nicht wahr? Man könnte es für einen bösartigen Scherz halten. Unser Mann hat es aber offenbar ernst genommen. Er fühlte sich bedroht. Er stand nämlich früher in direkter Verbindung zum alten Stott Wartenheim und hatte sich angewöhnt, seine Dienste für unentbehrlich zu halten. Es war ein ziemlich raues Erwachen für ihn. Vermutlich hat er den Kopf verloren, er wurde wütend und bekam es mit der Angst. Mein Eindruck ist jedenfalls der, dass er den Leuten von der Gesandtschaft nicht nur zugetraut hat, dass sie ihn auf die Straße setzen, sondern auch, dass sie ihn auf irgendeine Weise ans Messer liefern würden. Der Mann kann nicht als ein abgebrühter Spitzbube bezeichnet werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er den Tod dieses armen Kerls seines Schwagers nicht beabsichtigt hat. Das war leicht zu merken. Vielleicht ist er ein empfindsamer Mensch, vielleicht hatte er den Jungen sogar gern, wer kann das wissen? Gewiss hatte er erwartet, dass der Bursche unbelästigt entwischen würde, und in einem solchen Fall hätte man vermutlich niemals eine Spur des Täters entdeckt, wie auch immer. Er war sich nicht bewusst, seinen Schwager einer größeren Gefahr als der einer Verhaftung auszusetzen. Hier unterbrach er seinen Bericht, um einen Augenblick nachzudenken. Wie er allerdings im letzteren Falle hoffen konnte, seinen Anteil an dem Unternehmen verborgen zu halten, ahne ich nicht, fuhr er dann fort, denn Stevies Verehrung für Herrn Verloc, der gut war ihm ebenso unbekannt wie Stevies sonderbare Verschwiegenheit, die in der Affäre der auf der Treppe gezündeten Feuerwerkskörper jahrelang den Bitten, Überredungskünsten, wütenden Fragen und sonstigen Untersuchungsmitteln standgehalten hatte, welche die geliebte Schwester anwandte. Denn Stevie war treu. Nein, das ahne ich wirklich nicht. Vielleicht hat er daran überhaupt nicht gedacht. Der Direktor gab dieses Urteil mit einem um Verzeihung bittenden Ton ab. »Was haben Sie mit ihm gemacht?« Der Direktor antwortete sehr bereitwillig, da ihm sehr daran gelegen schien, bald wieder zu seiner Frau in den Laden zurückzukehren, habe ich ihn gehen lassen. Sir Ethelred. Ja, da wird der Bursche doch Reißaus nehmen. Verzeihen Sie, Sir, das glaube ich nicht. Wohin sollte er sich wenden? Und dann dürfen Sie nicht vergessen, dass ihm auch von den Genossen Gefahr droht. Nein, er wird auf seinem Posten bleiben. Mit welcher Begründung dürfte er ihn verlassen? Aber selbst wenn er durch nichts gehindert würde, täte er gar nichts. Im Augenblick hat er nicht die nötige moralische Kraft, einen Entschluss zu fassen. Gestatten Sie mir übrigens auch darauf hinzuweisen, dass, falls ich ihn verhaftet hätte, wir an eine Marschroute gebunden wären, über die ich doch zuvor erst einmal Ihre Ansicht hören möchte.« Der große Mann erhob sich umständlich und ragte nun als eine ehrfurchtgebietende, schattenhafte Gestalt im grünlichen Halbdunkel des Zimmers auf. »Ich werde heute noch mit dem Generalstaatsanwalt reden und Sie morgen früh zu mir bitten lassen, haben Sie mir jetzt noch irgendetwas mitzuteilen.« Schlank und geschmeidig hatte sich der Direktor ebenfalls erhoben. »Ich glaube nicht, Sir Ethelred, es sei denn, Sie wünschten Einzelheiten zu hören.« »Nein, bitte, keine Einzelheiten.« Die mächtige, schattenhafte Gestalt schien furchterfüllt vor den drohenden Einzelheiten zurückzuweichen. Dann näherte sie sich wieder, dehnte sich mächtig und streckte die breite Hand aus. »Und dieser Mann hat also auch eine Frau. Jawohl, eine echte Gattin. Und das Opfer war ein echter Schwager. In gewisser Weise haben wir es hier mit einem Familiendrama zu tun.« Der Direktor lachte ein wenig. Die Gedanken des großen Mannes schienen aber bereits ganz woanders zu sein, vielleicht bei der Innenpolitik jenem Schlachtfeld, auf dem er wie ein Kreuzfahrer dem Heiden Cheeseman entgegenzutreten gedachte. Der Direktor zog sich still zurück, unbemerkt, als sei er schon vergessen. Er ging langsam nach Hause und stellte dabei in einer Stimmung, die aus Abscheu und Genugtuung gemischt war, Betrachtungen über den Charakter des Herrn Wladimir an. Er legte den ganzen Weg zu Fuß zurück. Da er im Salon kein Licht sah, ging er hinauf und zog sich um. Dabei spazierte er eine Weile mit der Miene eines nachdenklichen Schlafwandlers zwischen Schlafzimmer und Ankleidezimmer hin und her. Doch schüttelte er diese Stimmung ab, ehe er das Haus wieder verließ, um mit seiner Frau im Heim der großen Dame, der Gönnerin von Maike Elis, zusammenzutreffen. Er wusste, dass man ihn dort gut aufnehmen werde, Als er den kleineren der beiden Salons betrat, erblickte er seine Frau inmitten einiger anderer Gäste nahe dem Klavier. Ein nicht mehr ganz junger Komponist, der im Begriffe stand, berühmt zu werden, saß auf dem Klavierschemel und redete auf zwei dicke Männer, deren Rücken alt aussahen, und auf drei schlanke Frauen ein, deren Rücken jung aussahen. Die große Dame saß hinter dem Wandschirm, und bei ihr waren nur zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die nebeneinander in Sesseln am Fußende des Sofas saßen. Sie streckte dem Direktor die Hand hin. »Ich habe gar nicht mehr gehofft, Sie heute noch zu sehen. Annie hat mir gesagt, es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass auf Michaelis in dieser Angelegenheit auch nicht der Schatten eines Verdachtes. Die Beschützerin des ehemaligen Sträflings nahm diese Versicherung mit Empörung auf. Wie denn? Sind Ihre Leute etwa töricht genug gewesen, ihn damit in Zusammenhang? Nicht töricht, widersprach der Direktor ehrerbietig, schlau genug. Dafür eben reichte Ihre Schlauheit. Das Gespräch stockte. Der Mann, der am Fußende des Sofas saß, hatte aufgehört, auf die neben ihm sitzende Dame einzureden und sah lächelnd zu. »Ich weiß nicht, ob Sie sich kennen«, sagte die große Dame. Nachdem Herr Wladimir und der Direktor einander vorgestellt worden waren, nahm einer des anderen Vorhandensein mit gemessener Höflichkeit zur Kenntnis. »Er hat mir Angst gemacht«, sagte plötzlich die Dame, die neben Herrn Wladimir saß, und deutete mit dem Kopf auf diesen Herrn. Der Direktor war mit der Dame bekannt. »Er hat der Gesellschaft die schrecklichsten Dinge angedroht«, fuhr die Dame schmachtend und genüsslich fort. »Apropos der Explosion im Park von Greenwich. Es scheint, als stünden uns die grässlichsten Dinge bevor, falls diese Anarchisten nicht auf der ganzen Welt in Ketten gelegt werden. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Sache so ernst ist.« Herr Wladimir tat, als gebe er nicht Acht, und lehnte sich mit ein paar freundlichen Worten gegen das Sofa vor, doch hörte er den Direktor sagen, ich zweifle nicht, dass Herr Wladimir sich ganz genau über die wahre Bedeutung dieses Vorfalles im Klaren ist. Herr Wladimir fragte sich, worauf dieser verwünschte, zudringliche Polizist hinaus wollte. Da er einem Volke entstammte, das durch Generationen immer wieder von den Organen einer willkürlich handelnden Obrigkeit verfolgt worden war, lag ihm Angst vor der Polizei im Blut. Sie war ein Erbteil, hatte nichts mit seinem Verstand, seiner Erfahrung, seinem Urteilsvermögen zu tun. Doch diese Furcht, die sich mit der unvernünftigen Angst mancher Leute vor Katzen vergleichen ließe, hinderte ihn nicht, gegenüber der englischen Polizei eine ungeheuerliche Verachtung zu empfinden. Er beendete den Satz, den er gerade an die große Dame richtete, und drehte sich ein wenig auf dem Stuhl herum. »Sie wollen damit wohl sagen, dass wir mit diesen Leuten bereits unsere Erfahrungen haben. Das stimmt. Wir haben unter ihnen zu leiden, während...« Herr Wladimir lächelte einen Moment ratlos. »Während sie hier wohl gelitten sind«, endete er und ließ ein Grübchen auf seiner glatt rasierten Wange entstehen. Dann fügte er ernster hinzu, »Ich könnte beinahe sagen, weil Sie hier so wohlgelitten sind.« Als Herr Wladimir geendet hatte, schlug der Direktor den Blick nieder und die Unterhaltung stockte. Gleich darauf verabschiedete Herr Wladimir sich. Kaum hatte er dem Sofa den Rücken gewandt, als auch der Direktor sich erhob. »Ich dachte, Sie wollten bleiben und mit Annie nach Hause gehen«, sagte die Gönnerin von Michaelis. »Ich stelle gerade fest, dass ich doch noch etwas Dienstliches zu erledigen habe, im Zusammenhang mit...« »Nun ja, in gewisser Weise jedenfalls. Sagen Sie doch, was hat man nun wirklich von dieser Untat zu halten?« »Das ist nicht leicht zu sagen, aber es kann sehr wohl noch eine cause célèbre daraus werden«, antwortete der Direktor. Er verließ eilig den Salon und traf in der Halle auf Herrn Wladimir, der sorgfältig einen Seidenschal um den Hals wickelte. Hinter ihm wartete ein Diener mit seinem Mantel. Ein anderer hielt sich bereit, die Tür zu öffnen. Man half dem Direktor in den Mantel und öffnete ihm die Tür. Am Fuße der Treppe angekommen, blieb er stehen, wie um sich über die einzuschlagende Richtung zu vergewissern. Herr Wladimir, der dies durch die für ihn geöffnete Tür beobachtete, verhielt, zog eine Zigarre hervor und verlangte nach Feuer. Er wurde von einem ältlichen Mann, der keine Livree trug, mit gelassener Höflichkeit bedient. Als er schließlich ins Freie trat, sah er angewidert den verwünschten Polizisten immer noch auf der Straße stehen. »Sollte der wirklich auf mich warten?« dachte Herr Wladimir und hielt vergeblich nach einer Droschke Ausschau. Herr Wladimir setzte sich in Marsch und der verwünschte Polizist ging stumm neben ihm her. Nach 4 Schritten bereits begann Herr Wladimir Zorn und Beklommenheit zu empfinden. So konnte es nicht weitergehen. »Sauwetter«, knurrte er wütend. »Milde«, entgegnete der Direktor leidenschaftslos. Dann verstummte er für ein Weilchen, um schließlich nachlässig hinzuwerfen, »wir haben einen gewissen Wörlock gefasst.« Herr Wladimir stolperte nicht, er taumelte nicht, ja, er geriet nicht einmal aus dem Schritt. Doch konnte er einen Ausruf nicht unterdrücken. »Was? Sie kennen ihn ja.« Herr Wladimir blieb stehen und fiel in seine kehlige Sprechweise. »Wie kommen Sie dazu, das zu behaupten?« »Nicht ich behaupte es, sondern Herr Wörlock.« »Wohl irgendeine lügnerische Bestie«, sagte Herr Wladimir recht orientalisch. Innerlich jedoch erstarb er fast in Hochachtung vor der Geschicklichkeit der englischen Polizei. Seine Meinungsänderung bezüglich dieses Gegenstandes trat so rasch ein, dass ihn schwindelte. Er warf die Zigarre fort und ging weiter. »Dieser Vorfall kommt meinen Wünschen insofern entgegen«, fuhr der Direktor gemächlich fort, »als er mir Anlass gibt, eine Aufgabe in Angriff zu nehmen, die uns meiner Ansicht nach geradezu auf den Nägeln brennt. Ich meine damit die Säuberung des Landes von sämtlichen ausländischen Agenten, Spionen, Geheimpolizisten und ähnlichem Ungeziefer. Ich halte diese Erscheinungen nicht nur für ein höchst lästiges Übel, sie sind auch gefährlich. Da wir nun aber nicht jeden Einzelnen aufspüren können, wird es das Beste sein, ihren Arbeitgebern die Freude an der Beschäftigung derartiger Leute zu vergällen. Die Sache wird nachgerade anstößig. Sie wird für uns auch gefährlich.« Herr Wladimir blieb von Neuem stehen. »Was wollen Sie denn damit sagen?« »Der Prozess gegen diesen Wörlock wird der Öffentlichkeit sowohl das Gefährliche als auch das Anstößige der Vorgänge zu Bewusstsein bringen.« »Niemand wird glauben, was so ein Mensch sagt«, versetzte Herr Wladimir verächtlich. »Die Fülle und Genauigkeit seiner Angaben wird die Öffentlichkeit sehr wohl überzeugen«, ließ sich der Direktor milde vernehmen. »Wollen Sie wirklich im Ernst so verfahren? Wir haben den Täter, es bleibt uns keine Wahl. Sie werden mit solchen Maßnahmen das revolutionäre Lumpengesindel nur noch ermuntern«, warnte Herr Wladimir. »Wozu wollen Sie unbedingt einen Skandal machen?« Herrn Wladimirs Beklommenheit war nicht zu verkennen. Nachdem der Direktor auf diese Weise die Bestätigung dafür gefunden hatte, dass Herrn Wörlocks summarisches Urteil mindestens zum Teil gerechtfertigt war, sagte er nachlässig, »Die Sache hat auch eine praktische Seite. Wir haben genug mit den echten Anarchisten zu tun. Sie können nicht sagen, dass wir untätig sind, aber wir haben nicht die mindeste Absicht, unsere Zeit mit Attrappen zu verschwenden, ganz gleich unter welchem Vorwand sie auftreten.« Herr Wladimir sprach nun in herablassendem Ton, »Ich meinerseits bin anderer Ansicht. Ihr Standpunkt ist egoistisch. Niemand wird meine patriotischen Empfindungen in Zweifel zu ziehen wagen. Doch war ich stets der Ansicht, dass wir gleichzeitig auch gute Europäer sein müssen. Das gilt für die Regierungen wie für die Völker.« »Ja«, sagte der Direktor schlicht. »Nur sehen Sie Europa vom anderen Ende her. Immerhin«, fuhr er gutmütig fort, »können fremde Regierungen unsere Polizei nicht der Unfähigkeit beschuldigen. Nehmen Sie den vorliegenden Anschlag. Der Fall war besonders schwierig zu klären, weil es sich dabei ja um kein echtes Verbrechen handelte. Innerhalb von 12 Stunden haben wir die Identität eines Burschen festgestellt, der buchstäblich zu Fetzen zerrissen worden ist. Wir haben den Mann gefunden, der die Ausführung geplant hat und überdies auch einen Blick auf den Anstifter geworfen. Wir hätten auch noch weitergehen können, nur haben wir die Grenze unseres Operationsgebietes respektiert. So ist denn dieses lehrreiche Verbrechen im Auslande geplant worden, fiel Herr Wladimir rasch ein. Nur theoretisch. Nur theoretisch auf fremdem Gebiet, nur aufgrund einer rechtlichen Fiktion im Ausland, erklärte der Direktor und spielte damit auf die Eigentümlichkeit diplomatischer Vertretungen an, die als Teile des Landes betrachtet werden, das sie repräsentieren. Doch das ist nicht weiter wichtig. Ich habe gerade Ihnen von diesem Fall Mitteilung gemacht, weil es Ihre Regierung ist, die sich am häufigsten über unsere Polizei beschwert. Sie sehen, dass wir gar nicht so übel sind. Es liegt mir besonders daran, dass gerade Sie von unserem Erfolg erfahren. Oh, da bin ich Ihnen aber sehr dankbar, knurrte Herr Wladimir durch die Zähne. Wir können jederzeit die Hand auf jeden unserer Anarchisten legen, fuhr der Direktor fort, ganz als zitiere er Hauptinspektor Heat. Wenn wir uns nun noch der Agent Provocateur entledigen, haben wir nichts mehr zu fürchten. Herr Wladimir winkte einer vorüberfahrenden Droschke. Sie gehen also nicht hier hinein, bemerkte der Direktor und betrachtete ein Gebäude von edlen Proportionen und gastlichem Aussehen, in dessen großer Halle zahllose Lampen brannten und ihren Lichtschein durch Glastüren auf die breite Freitreppe warfen. Herr Wladimir jedoch setzte sich mit steinernem Gesicht in der Kutsche zurecht und fuhr ohne ein Wort davon. Der Direktor begab sich ebenfalls nicht in das edel proportionierte Bauwerk, das den Explorer Club beherbergte. Es ging dem Direktor durch den Kopf, dass das Ehrenmitglied Herr Wladimir fürderhin nicht mehr häufig dort anzutreffen sein würde. Er blblickte auf die Uhr. Erst 22:30. Er hatte einen ausgefüllten Abend hinter sich. 11. Seitdem Hauptinspektor Heat Herrn Wörlock verlassen hatte, ging dieser im Wohnzimmer hin und her. Von Zeit zu Zeit warf er durch die geöffnete Tür einen Blick auf seine Frau. »Sie weiß nun alles«, dachte er, und empfand Erbarmen mit ihr, für sich aber einige Befriedigung. Herrn Burlocks Seele fehlte es vielleicht an wahrer Größe, doch war sie zärtlicher Empfindungen fähig. Die Aussicht, ihr die Nachricht überbringen zu müssen, hatte ihn krank gemacht. Hauptinspektor Heat hatte ihm diese Aufgabe abgenommen, so weit, so gut. Er musste sich nunmehr ihrem Kummer stellen. Herr Wörlock hatte niemals in Betracht gezogen, dass Stevie auf so rasche, gewaltsame Weise ums Leben kommen könnte. Er hatte Stevies Tod überhaupt nicht gewollt. Er glaubte Grund zu der Annahme zu haben, dass Stevie weisungsgemäß die Mauern der Sternwarte hinter sich lassen und jenen Weg einschlagen werde, den er zuvor mehrmals geführt worden war, um sich außerhalb des Parkes mit seinem Schwager, dem guten, weisen Herrn Wörlock, wieder zu vereinigen. 15 Minuten hätten auch dem größten Tölpel genügen müssen, die Höllenmaschine abzusetzen und sich zu entfernen. Und der Professor hatte sogar für mehr als 15 Minuten garantiert. Aber Stevie war sich selbst noch keine 5 Minuten überlassen gewesen, als er auch schon stolperte. Alles hatte Herr Wörlock vorhergesehen, nur dies nicht. Er hatte vorhergesehen, dass Stevie in Verwirrung geraten, sich verlaufen würde, dass man ihn suchen und endlich in irgendeinem Polizeigewahrsam oder Arbeitshaus auffinden werde. Er hatte Stevies Verhaftung vorhergesehen und sich nicht gefürchtet, denn Herr Wörlock hatte eine große Meinung von Stevies Treue. Auch war diesem die Notwendigkeit, unter allen Umständen zu schweigen, auf vielen Spaziergängen eingetrichtert worden. Wie ein umherwandernder Philosoph hatte Herr Wörlock auf dem Wege durch die Straßen Londons Stevies Ansichten von der Polizei durch zahllose ausgesuchte Anspielungen total verändert. Niemals hatte ein Weiser einen aufmerksameren oder ehrfürchtigeren Jünger besessen. Dessen Unterordnung und Verehrung waren so deutlich fühlbar gewesen, dass Herr Wörlock schließlich so etwas wie eine Neigung für den Jungen gefasst hatte. Keinesfalls aber hatte er damit gerechnet, dass man ihn selber so schnell mit der Tat in Zusammenhang bringen werde. Es wäre Herrn Wörlock im Traum nicht der Gedanke gekommen, seine Frau könnte die Adresse des Jungen in seine Kleider einnähen. Man kann eben nicht an alles denken. Das also hatte sie gemeint, als sie gesagt hatte, er solle sich keine Sorgen machen, falls Stevie ihm je auf seinen Gängen abhanden komme. Sie hatte ihm versichert, dass der Junge wohlbehalten wieder auftauchen werde. Nun, aufgetaucht war er, aber wie? »Natürlich war es dieser verdammte Heat, der dich so erschreckt hat«, sagte er. »Äußerst rücksichtslos von dem Kerl, eine Frau so damit zu überfallen. Ich hingegen habe mir das Hirn zermartert. Stundenlang habe ich im Schankzimmer von Cheshire Cheese gesessen und darüber nachgedacht, wie ich es dir beibringen soll. Du begreifst hoffentlich, dass ich nicht die Absicht gehabt habe, den Jungen einer Gefahr auszusetzen.« Er bemerkte, dass seine Frau erschauerte, und das kränkte ihn. Da sie hartnäckig die Hände vors Gesicht hielt, glaubte er, es sei besser, sie eine Weile sich selber zu überlassen. Von seinem Zartgefühl geleitet, zog Herr Wörlock sich ins Wohnzimmer zurück, wo der Gasbrenner schnurrte wie eine zufriedene Katze. Frau Wörlock hatte in liebender Vorsorge den kalten Braten zusammen mit einem halben Laib Brot, dem Tranchiermesser und der Bratengabel auf dem Tisch stehen lassen. Er sah diese Dinge jetzt zum ersten Mal, schnitt vom Brot und vom Fleisch ab und begann zu essen. Nun, da die Aktion vorüber und ihm sein Schicksal so unerwartet rasch aus den eigenen Händen genommen war, fühlte Herr Wörlock sich entsetzlich leer. Er zerlegte das Fleisch, schnitt Brot und verschlang seine Abendmahlzeit am Tische stehend, von wo aus er gelegentlich seiner Frau einen Blick zuwarf. Ihre fortdauernde Reglosigkeit nahm ihm die rechte Lust an der Mahlzeit. Er ging in den Laden zurück und stellte sich dicht vor ihr auf. Dieser Kummer mit dem verhüllten Gesicht war Herrn Wörlock unheimlich. Selbstverständlich erwartete er, dass seine Frau sich aufregte, doch wünschte er sehr, sie möge sich zusammennehmen. In seiner neuen Lage, mit der er sich bereits fatalistisch abgefunden hatte, bedurfte er sehr ihrer Treue und Unterstützung. »Es lässt sich nichts mehr daran ändern«, sagte er düster und mitfühlend. »Nun lass schon, Winnie. Wir müssen an die Zukunft denken. Du musst deinen ganzen Verstand beisammen haben, wenn ich im Gefängnis bin.« Er verstummte. Frau Wörlocks Busen hob und senkte sich stürmisch. »Du könntest mich wenigstens ansehen«, bemerkte er nach einer Weile. Die Antwort kam erstickt und beinahe kläglich und wie durch die Hände hindurch gepresst, die Frau Wörlocks Gesicht verbargen. »Ich will dich nicht mehr sehen, solange ich lebe.«